Laut Meldungen gab die südkoreanische Organisation Solidarität für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft am 26. Januar eine Erklärung ab und kritisierte darin die Softerei der südkoreanischen Präsidentin, die den Verdacht des Verbrechens ablehnt. In der Erklärung wurde unterstrichen, diesmal habe Park Geun-hye auf einer Pressekonferenz behauptet, dass der Skandal von Choi Soon-sil ein großer Berg von Lügen sei und dabei von einer Verschwörungstheorie gesprochen. Wenn Park Geun-hye ihre Unschuld beweisen wolle, solle sie nicht hinter einem bestimmten Medium ein unbegründetes Gerücht verbreiten, sondern sich aufrichtig der Untersuchung durch die Sonderstaatsanwaltschaft und das Verfassungsgericht unterziehen.